alles schwingt, alles strahlt und alles wirkt auf alles. Physikalische Soiree, wir sind jetzt bei der Nummer 196. Das hieße eigentlich, dass wir 196 Gespräche hier schon geführt haben über physikalische Themen und auch so über diese angrenzenden Gebiete der Physik. Es ist ja nicht alles nur die harte Physik in unserem Leben. Genau, aber eigentlich hat fast alles mit Physik zu tun. Schon eigentlich dann letztlich, gell? Die Astronomen haben auch gesagt, sie bezeichnen sich gerne als Astrophysiker, mit denen ich gesprochen habe, weil ja die Physik die Informationen liefert aus dem Weltall mit elektromagnetischer Strahlung. Eigentlich, egal in welche Richtung man geht, denke ich mir, man braucht Physik oder Physik ist einfach dabei. Ja, ja. Also, auch bei uns. Und in der Schule lernt man es dann immer so als ersten Satz, das ist die Wissenschaft der unbelebten Natur. Und das klingt so irgendwie so... Ja, nicht spannend. Nichts mit Fell und Haaren und nichts mit Grün und Leben. Stimmt, ja. Und dabei sind aber Sie mit dem Leben in Verbindung, mit Grün und Leben. Genau, das ist mein Gebiet sozusagen. Alles, was Leben, Ökologie ist, Umwelt, also das interessiert mich und deswegen gehe ich hauptsächlich in die Richtung. Zu Gast in der Physikalischen Soiree ist heute Asra Kojenic. Genau, ja. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Frau Kojenic, Sie sind im Forschungsbereich Bauphysik und Schallschutz tätig an der TU Wien, Institut für Hochbau und Technologie heißt es. Und Sie sind Spezialistin für Fassadengärten. Genau, unter anderem. Unter anderem. Sie beschäftigen sich mit dem Wohnen und dem Wohlfühlen auch. Und die genau, grundsätzlich ökologische und umweltfreundliche Bauweise, ob das Neubau, Sanierung ist, ob das Baustoffe, Konstruktionen oder Stadtteile sind. Also wir schauen bzw. optimieren alles und schauen, ob man eigentlich ökologisch, 100%ig ökologisch bauen kann. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das geht. Man greift immer wieder auf Chemie, auf was anderes, weil das günstiger ist oder es gibt natürlich auch andere Gründe und so weiter. Aber eigentlich, wenn wir jetzt schauen Richtung Klimawandel, das ist ja wissenschaftlich nachgewiesene Sache, eigentlich für uns, für unsere Zukunft, für die Zukunft unserer Kinder, also wir müssen den Weg folgen und schauen, dass wir minimal Energie verbrauchen, dass wir ökologisch sozusagen vorgehen und nicht immer auf Chemie greifen müssen. Natürlich, ab und zu muss man, weil es anders nicht geht. Und das ist eigentlich sozusagen das, was ich mache im Baubereich. Und von Ihrer Ausbildung her, aus welchem Bereich kommen Sie da? Also ich habe HTL für Maschinenbau gemacht und dann Bauwesen studiert. Und hier habe ich Dissertation und Habilitation im Bereich Bauwesen gemacht. Bauwesen ist alles, was man braucht, um ein Haus zu errichten. Genau, nicht nur Haus, auch Straße, Schiene, also eigentlich alles, von Grundbau bis, ja jetzt, wir bauen keine Flugzeuge, das ist wieder Maschinenbau. Aber das ist ja dann letztlich Physik. Genau, ja. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, Physik ist alles und überall. Ich habe einmal gehört, Bauphysik ist die Kunst, das Wasser schnellstmöglich vom Haus wegzuleiten. Genau, damit beschäftige ich mich auch. Ja. Insbesondere in Altbau haben wir große Probleme mit aufsteigender Feuchte, Grundwasser seitlich eindringen, weil wir eigentlich keine Sperre haben im Altbau. Und das führt natürlich zu Problemen. Und diese Probleme kommen bei Wasser immer aus chemischen Reaktionen und aus diesem Phänomen, dass es sich ausdehnt, wenn es gefriert. Unter anderem, aber nicht, nicht nur das, sondern wenn Mauerwerk feucht ist, das Wasser verdünstet nach innen. Im Raum haben wir erhöhte Feuchte und dann entsteht Schimmelpilzbildung und so weiter. Und das ist natürlich gesundheitsschädigend, nicht nur ästhetisch schlecht, sondern auch gefährlich. Also diese und das muss man vermeiden. Ja. Unser Tee heute wieder Quelle des Glücks. Ich bin mir sicher, sehr ökologisch hergestellt wurde. Also ich habe nicht genau sollte nachgefragt. Sein, sollte sein, ja. Also, ich habe mit dem Fahrrad draufgebracht von Teejäger von der Oper. Aber wer weiß, woher er kommt, dieser Tee. Na gut. Naja, Transportwege sind schon auch nicht so nicht lang zu vernachlässigen. Ja, naja, also genau, jetzt von der Oper her nicht, ne? Also das sind vielleicht 1 Kilometer. Genau, aber von wo der Tee kommt, ja, weiß man nicht genau. Weiß man nicht genau. Aber deswegen wohne ich ja auch gerne in der Stadt, weil man wirklich auch die Transportwege klein halten kann. Man geht einfach mal hinüber. Und wenn ich mir anschaue, dass es dann doch sehr weit oder sehr lange Wege braucht, bis man draußen im Grünen wohnt, dann stelle ich das schon in Frage, wie sinnvoll das ist. Genau, das also, war bei uns in der Bauphysik vor 10 Jahren ungefähr auch Forschungsförderung, grundsätzlich Bauförderung, Sanierungsförderung, alles war in die Richtung Passivhäuser, Nullenergiehäuser zu bauen. Mhm. Und viele haben draußen irgendwo ganz weit gebaut und dann hat man gesehen, eigentlich hat das keinen Sinn, wenn das Haus Passivhaus ist, aber alle Familienmitglieder brauchen Auto, um zur Arbeit zu fahren, zur Schule und so weiter. Und das hat man dann eingestellt irgendwann. Wir sind ja jetzt hier gleich beim Hauptbahnhofgelände, also bei Quartier Belvedere, Arsenal. Und da war ich gestern spazieren und habe mit einer Frau gesprochen, die gesagt hat, furchtbar, diese vielen Häuser, mit diesen, die man da jetzt baut, die hohen Häuser mit den vielen Wohnungen. Aber das ist ja nur gut. Ich denke, die Menschen sollten hier wirklich auch dicht wohnen. Genau, das ist Sinn sozusagen. Ja. Und was mir eigentlich irgendwie ein bisschen noch stört, sind diese unendlichen Glasfassaden. Aha. Also da kommt, wenn da Begrünung ein bisschen umherum kommt, wäre das ästhetisch schön, für die Umwelt gut und auch bauphysikalisch in alle Richtungen gut. Also wir sprechen in dieser physikalischen Serie über diese grünen oder begrünten Fassaden. Und in Wien kenne ich zum Beispiel eines beim Gürtel, da gibt es von der Emma 48 ein Haus. Ja. Das ist mir bekannt und mir ist international bekannt, Häuser, die von wildem Wein zum Beispiel bewachsen sind. Also genau, im 18., 19. Bezirk gibt es mehrere Häuser, weiß nicht, wie oft sie dort sind, aber wenn man Richtung Boku fährt und so weiter, sieht man viele Einfamilienhäuser, keine größeren Häuser, aber schon einige begrünten. Also das wird dann auch schon viele Jahrhunderte gemacht. Genau, Fassaden. Und da fällt mir, also von meinem doch weiter entfernten Standpunkt ein, dass es immer wieder auch Klagen gegeben hat, dass da die Fassade ruiniert wird, wenn da etwas hinaufklettert. Und das konnte man, glaube ich, ganz gut entkräften. Genau. Eigentlich sind viele verunsichert, weil die Menschen sind so eingestellt, Fassade muss 30, 40 Jahre leben, man soll da gar nichts machen und so weiter. Aber grüne Fassade ist sozusagen eine Fassade, die lebt. Das ist eigentlich Garten an der Fassade. Also alle wissen, dass man unten im Garten ein paar Mal im Jahr irgendwas machen muss, gießen muss und alle machen das brav. Keiner denkt daran nach, warum mache ich das? Und an der Fassade denken alle, fragen die ziemlich oft, wie oft muss man da was machen? Eigentlich will ich gar nicht machen. Gibt es Fassadenbegrünungssysteme, wo man nichts machen tut, braucht? Also, weil die Menschen haben immer im Kopf, Fassade ist was anderes und Garten ist was anderes. Ja. Also die arbeiten gerne in der Horizontalen, wenn es grün ist, aber sobald es grün in die Vertikale geht, dann will man nichts mehr machen. Ich meine, natürlich muss man da noch viel Forschung reinstecken, um genau zu sagen, was bringt das, wann zahlt sich aus, um wie viel. Also ich bin Bauingenieurin, also nicht nur Architektin und so. Also es schaut schön aus, das sagen alle. Aber für uns sind die Zahlen ganz wichtig. Jetzt komme ich wieder auf Physik. Also wir wollen wissen, um wie viel wird U-Wert verbessert, um wie viel Prozent kann man Energie sparen und so weiter. Also die Zahlen sind für uns ganz wichtig. Und deswegen ist das sozusagen ein Gebiet, wo ich mir vorgenommen habe, genau das zu messen. Verschiedene Systeme, verschiedene Pflanzen, alles, dass ich ganz genau Antworten geben kann. Also wenn Sie diese Systeme nehmen, diese Pflanzen, Substrate und so weiter, dann bekommen sie das und das. Kostet natürlich einiges und dann kann man Amortisationszeit berechnen oder sonstiges. Und ich vermute, das ist wieder so ein vielseitiges Objekt mit vielen Ecken, die man aber alle nicht gleichzeitig erreichen kann. Genau, ja. Ich meine, das Problem ist, dass das, wie am Anfang gesagt habe, lebende Fassade ist. Das heißt, die Pflanzen schauen nicht immer gleich aus und die Wirkung ist auch nicht gleich am Anfang, im ersten Jahr und später, wenn die Pflanzen komplett ausgewachsen sind. Und deswegen muss man sozusagen diese Phase auch ganz genau messen, untersuchen, um zu sagen, im ersten Jahr haben sie leider nur so und so viel, aber in 3 Jahren ist Optimum da. Ja, weil das ist ja der Unterschied. Wenn ich Styropor auf die Fassade klebe, dann habe ich das von dem Moment an, an dem der Styropor da ist. Genau, ja, das stimmt. Ja. Hat leider viele Nachteile, aber ja, deswegen muss man das sozusagen gegenüberstellen und sagen, das bringt mir so und so viel, kostet mich so und so viel. Jetzt auch ökologische Seite muss man betrachten, Brandschutz, alles Mögliche. Und erst dann kann man sich richtig entscheiden, was nehme ich für mich. Mhm. Jetzt habe ich aber so ein bisschen immer das Gefühl, wenn es so gut wäre, dann gäbe es das schon. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sagen, Liegeräder sind so toll, wo man so drauf liegt. Genau. Und dann schaut man aber, welche Fahrräder fahren herum. Es sind die klassischen Doppeldreiecksrahmen und offenbar, und das ist dann mein Gefühl, kann es nicht so gut sein, das Liegerad, weil sonst gäbe es das ja. Naja, es kann sein, dass das zu teuer ist. Und das erfahren wir im Bauwesen ziemlich oft. Also zum Beispiel die Vakuumdämmung, die war vor 10, 15 Jahren da, ist extrem gut, also dämmt 10-mal besser als Styropor oder Mineralwolle, kommt aber noch nicht richtig durch oder wird nicht richtig verkauft, weil das extrem teuer ist. Verstehe. Und ungefähr in die Richtung gehen auch diese Fassadensysteme. Und würden alle jetzt Vakuumisolierung haben, dann würde der Preis natürlich geringer werden, weil die Technologie... Genau, aber irgendwie muss man anfangen. Und viele waren auch unsicher, darf man jetzt Bild aufhängen, wenn ich innen Vakuumdämmung habe? Wie schaut es außen aus oder wenn Vakuum raus ist und so weiter, werden die Platten beschädigt. Das heißt, diese Unsicherheit erlaubt nicht, dass das weiterkommt. Und das ist auch mit der Fassadenbegrünung jetzt, also grüne Dächer. Also da sehe ich wenig Problematik, weil die gibt es schon mengenweise und seit Jahren. Und Fassadenbegrünung ist ziemlich neu und da ist Unsicherheitsfaktor ziemlich groß. Mhm. Und auch diese Kosten-Nutzen-Verhältnisse sind noch nicht ganz klar. Und natürlich, ja, da muss man das alles erforschen, ganz genau sagen. Und dann denke ich mir, wird das auch angenommen oder sicher mehr als jetzt. Sie haben den U-Wert angesprochen. Genau. Was macht denn der U-Wert? Also er sagt uns, wie viel Wärme durch eine Konstruktion verloren geht, also hindurchfließt pro Quadratmeter. Und das wird natürlich auch durch Fassadenbegrünung beeinflusst, aber hängt davon ab, ob das mit Hinterlüftung aufgebracht wird, ohne Hinterlüftung, wie groß diese Abstände sind, ob da sozusagen eine ruhende Luftschicht ist oder wird wirklich Außenluft durchströmt und da schaut U-Wert jedes Mal sozusagen anders aus. Und das möchte ich auch untersuchen. Also jetzt beginnt eine Dissertation bei mir, wo wir genau diese Fälle untersuchen, also verschiedene Fassadensysteme, verschiedene Abstände, mit Öffnung, ohne Öffnung, größere, kleinere und wir messen O-Werte, sodass man sagen kann, hier liegt Optimum. Feuchtetechnisch, das darf man wahrscheinlich nicht direkt an der Wand aufbringen, aber mit 1 Zentimeter, also jetzt sage ich irgendeine Zahl, liegt da Optimum und mein O-Wert wird und so viel besser. Wenn man neu bauen möchte, sieht das wahrscheinlich anders aus als Renovieren von Häusern, die bereits bestehen. Da muss man sich an die Möglichkeiten halten, was man verändern kann. Naja, wie schaut es denn aus? Wenn Sie jetzt ein Haus bauen würden, so wir wohnen jetzt in der Wiener Innenstadt, 4. Bezirk und in einer Gasse, 4 Stockwerke, glaube ich, so ungefähr. Wir könnten so etwas neu bauen mit einer grünen Fassade. Wie würde das ausschauen? Naja, also schön einmal als erstes. Genau. Weil die, was wir jetzt sind graue Mauern. Und bei dem Wetter grau in grau, genau. Also das schaut nicht sehr schön aus. Also hier, diese Fassade zum Beispiel, das ist keine gegliederte Fassade und ich denke mir auch nicht denkmalgeschützt. Mhm. Da könnte man die Systeme sofort aufbringen. ran an die Wand. Man genau, müsste nicht einmal alles neu bauen. Nein, nicht neu bauen. Altbau funktioniert das genauso gut. Das heißt, hier kann man einfach Fassadenbegrünungssysteme, es gibt verschiedene mittlerweile, aufbringen. Die werden automatisch befeuchtet, weil die haben schon Befeuchtungsanlage oder Schläuche mit Sensoren, alles integriert drinnen. Man bringt das auf und man hat grüne Fassade. Und wir würden dann beim Fenster rausschauen und eben grün sehen. Genau, ja. Nur grün oder blüht da auch etwas? Da kann man sich auswählen, es gibt verschiedene. Aha. Dann hätten ja auch die Bienen was davon, weil wir haben nämlich Bienen in der Nachbarschaft, die wir ja zum Belvedere, die fliegen immer ins Belvedere, die würden dann auch genau, ja. Na, das möchte zum Beispiel MA22 kämpft dafür, dass sozusagen auch für Tiere ein Leben in der Stadt ermöglicht wird. Also deswegen unterstützen die auch unsere Projekte. Wir machen Projekte mit BOKU zusammen. Also sie sind sozusagen für Pflanzen und Substrate zuständig und wir für Bauphysik und alles Mögliche. Und da unterstützt uns MA22 auch in dem Bereich, gerade deswegen, weil sie sozusagen mehr Grün, mehr Leben in der Stadt haben wollen. Aber jetzt ist es ja so, die ganze Gasse rauf und runter haben jetzt die Häuser alle begonnen und auch teilweise schon fertiggestellt, Styropor an die Wand zu kleben. Ich vermute, das kostet ein Zwanzigstel. Leider, ja. Oder? Genau. Also ungefähr, weiß ich nicht, man kann um 60 Euro pro Quadratmeter EPS-Fassade haben. Und die grüne Fassade? Begrünung mindestens 100 bis 800. Mhm. Also die Unterschiede sind eigentlich schon ziemlich groß. Zumindest einmal doppelt, aber bis zum Zehnfachen. Ja, ja. Warum? Und bei EPS muss man sozusagen gar nichts mehr nachher machen. Dort muss man ab und zu, zumindest einmal im Jahr schauen, ob man beim Fenster was ausschneiden muss, ob die Befeuchtungsanlage funktioniert. Also die funktioniert jahrelang. Es gibt schon gute Erfahrungen, aber trotzdem muss eine Person das mindestens einmal im Jahr anschauen. Ja, ja. Damit ich dann gegenüber fein zum Anschauen habe. Also jetzt, wenn ich dann rüberschaue. Warum würden die das machen, da gegenüber? Also was ist da der Beweggrund? Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit, weil sie machen ja die Bauphysik dahinter. Also das ist, kann ihnen ja egal sein, warum die Leute das machen. Sie studieren, wie es geht. Aber warum, warum würde man das machen? Das heißt, die haben besseres Klima drinnen. In Wohnungen haben die auf jeden Fall besseres Klima, sowohl im Winter als auch im Sommer. Energieeinsparung ist auch da. Jetzt kann ich nicht sagen, weil jedes Haus anders ist und jedes System ist anders, wie viel genau, aber auf jeden Fall kann man auch Energie sparen, sowohl im Winter als auch im Sommer. Das heißt, die Feuchte wird höher, Staub wird gebunden, also kommt nicht direkt von der Straße 1:1 rein, wenn sie an der Fassade umherum alles grün haben. Das heißt, die Pflanzen binden auch Staub, produzieren Feuchte, sparen Energie, eigentlich alles positiv. Und das muss sozusagen klar kommuniziert werden. Und ist das so bei einer begrünten Fassade, dass die Summe einfach so gut ist, die Summe aller Einzeleffekte, was jetzt zum Beispiel Styropor nur in einem Bereich verbessern würde? Also ist es einfach mehr als nur einzelne Komponenten? Ja, weil alle schauen beim Styropor auf U-Wert oder Energieeinsparung. Genau. Und hier, wie schon gesagt, gibt es alles Mögliche, auch Schallschutz, also Lärmminderung. Also da gibt es unendlich viele Faktoren. Also warum wir, also ich habe eine Kollegin, die an der Med-Uni arbeitet und sie hat mir gesagt, dass das eigentlich dadurch, dass wir so grau in grau leben, in Styropor eingepackt sind und so weiter und zu viel Staub, dass jetzt immer mehr Kinder verschiedenste Allergie haben. Und das war früher nicht, wo mehr grün war, wo mehrere Menschen draußen waren und so weiter. Und da kann man sozusagen auch da ein bisschen zurücklenken und schauen. Also man hat auf jeden Fall besseres und gesünderes Klima. Ja, aber wem würde ich das erzählen? Also der Hausverwaltung bei uns, die würde die Allergien meiner Kinder ja Nüsse interessieren. Und da geht es darum, dass ich Mieten zahle und dass man eine Rendite möchte als Hausbesitzer. Haben Sie da Gründe kennengelernt, warum Leute das machen? Also im Einfamilienhausbereich oder wo nur ein Eigentümer ist, das heißt, die Person möchte sowas haben und nimmt das. Das ist dann leichter. Kein Problem, genau. Ja, ja. Es gibt natürlich Eigentümer in Mehrfamilienhäuser, die einfach nur schauen, wie viel Miete wird kassiert und wie die Menschen dort leben. Irgendwelche Verbesserungen interessieren Eigentümer nicht. Wenn sich die Mieter sozusagen zusammensetzen und sagen, das ist was Schönes, etwas Positives, und wir übernehmen Teil der Kosten und so weiter, dann hat meistens Eigentümer auch nichts dagegen. Mhm. Aber sozusagen die Menschen, die dort wohnen, arbeiten etc., die müssen sozusagen das verstehen, warum ist das gut und irgendwie dahinter bleiben. Mhm. Und von Ihrer Erfahrung her, funktioniert das schon so, dass man gut damit zurechtkommt? Oder gibt es da schon diese Schattenseiten, die es halt eben auch noch gibt? Ich meine, überall gibt es ein bisschen was Negatives. Ich meine, was mir noch immer stört, sind die Preise. Ja. Weil meiner Meinung nach, die müssen nicht so hoch sein. Also okay, diese Systeme um 100 Euro, ja, wahrscheinlich ist das nicht so schlecht, aber um 800 Euro, da bin ich persönlich auch ein bisschen dagegen, weil ich weiß ganz genau, was alles drinnen steckt. Und es gibt im Ausland, zum Beispiel Tschechien, Slowakei, Polen produziert jetzt Fassadenbegrünungssysteme, die viel billiger sind. Und deswegen denke ich, auch bei uns werden die Preise runtergehen müssen, weil sonst kaufen sich die Menschen woanders die Systeme. Mhm. Also das ist eines. Die zweite Sache ist genau das, was ich vorgenommen habe, hier jetzt im dritten Bezirk, dass wir die Systeme noch optimieren. Zum Beispiel, wenn wir jetzt über Lärmminderung reden. Also Lärmminderung hängt von der Blattdichte, wie schwer die Blätter sind, Blattstellung, also von so vielen Faktoren, Substrat, wie schaut Substrat aus und so weiter. Und bis jetzt hat noch niemand sozusagen in die Richtung wirklich die Systeme optimiert. Und jetzt, wenn man direkt an der Straße wohnt und so weiter, könnte man die Systeme so optimieren, dass man die beste Lärmminderung erreicht. Mhm. Oder auf eine andere Seite die beste Möglichkeit, gegen sommerliche Überhitzung das Haus zu schützen und so weiter. Das heißt, die Systeme, es gibt so viele Pflanzen, so viele Substrate. Mhm. Und da kann man wirklich die gezielt so optimieren, dass man sagen kann, dieses System ist für Lärm optimal. Und dann die Eigentümer, die Probleme oder Mieter mit Lärmsituationen haben, die würden das wahrscheinlich ziemlich schnell kaufen und nicht länger überlegen, was bringt mir das, was kostet das und so weiter. Also da kann man noch einiges machen. Und im Herbst, wenn dann die Blätter runterfallen, das wäre dann wiederum zur Reinigung oder Entfernung schwierig, denke ich. Na, aber die Systeme, also in Österreich gibt es jetzt 4 Systeme, die man einfach kaufen kann und montieren kann. Und die haben alle Pflanzen, die immer grün sind. Das heißt, alle fallen nicht im Winter. Man kann sich auswählen, welche Pflanzen man haben möchte. Und da kann man Pflanzen nehmen, die im Winter sozusagen Blätter verlieren oder Pflanzen, die immer grün sind. Man würde da nicht unbedingt Pflanzen von der Horizontalen, die horizontal wachsen, nehmen und quasi an die Wand kleben. Da würde man ja wahrscheinlich suchen, Pflanzen, die auch in der Natur eben Bäume hinaufwachsen, die schon für diese Vertikale einfach die Disposition mitbringen. Ja, es gibt Pflanzen, die sozusagen Moos? Ja, überall wachsen können. Und genau die suchen wir jetzt raus. Zum Beispiel, was wir jetzt auch da untersuchen, ist diese Kombination mit Photovoltaik. Mhm. Weil die stehen jetzt sozusagen in der Konkurrenz. Also man überlegt, was ist besser, bringe ich jetzt an der Fassade mehr Photovoltaik und gewinne Energie oder Fassadenbegrünung, was bringt mir das? Und deswegen untersuchen wir sozusagen die Kombination, um alles ausnutzen zu können. Energiegewinnung und doch besseres Klima, Schallschutz, U-Werte verbessern. Und da suchen wir jetzt sozusagen nach optimaler Stellung, optimale Pflanzen, weil hinter PV-Modul wird die Temperatur im Sommer ziemlich hoch sein. Und das können natürlich nicht alle Pflanzen aushalten. Und da suchen wir gezielt Pflanzen aus arabischem Raum, aus Klimas, wo es immer heiß ist und so weiter. Und auch Pflanzen, die bei uns wachsen können, um die bringen wir hinter PV-Module auf. Mhm. Also da, Ja, muss man sozusagen alles gezielt machen. Ja, ja, da arbeiten sie auch mit der Universität für Bodenkultur auch zusammen, Pflanzenerfahrung. Ich meine, es ist ja schon bei mir im Zimmer, wo wir jetzt sind, der Kampf ums Licht. Also, weil wenn ich den Kakteen, wie es jetzt ist, ein Fenster gebe, dann kriegen die das Licht, sie wachsen toll, nur es wird de facto dunkler herinnen. Genau. Der Kampf ums Licht ist kein geringer insgesamt. Das ist eine brutale Angelegenheit. Na, das ist so wie mit Fassadenbegrünung und PV an der Fassade. Das heißt, da ist auch Kampf. Was bringe ich auf? Genau. Meine Pflanzen brauchen Licht. PV ist dunkel meistens und jetzt suchen wir Optimum. PV, Photovoltaik. Ja, praktisch. Ja. Genau. Und wenn man die Photovoltaik vorne hingibt, dann nimmt die ja Licht weg und die Pflanzen kriegen es dann nicht. Genau, ja. Und welche Pflanzen gibt es dann, die es dann heiß haben können und wie wenig in dunklen Licht brauchen. Ja. Der indonesische Regenwald, die Zimmerpflanzen, denen ist es die Dunkelheit relativ egal, die halten das gut aus. Also die Pflanzen, die von dort zu uns dann in die Wohnungen kommen. Aber die hätten es gerne, die haben es auch gerne warm, aber die brauchen es wiederum feucht eher. Genau, ja. Verstehe. Na, wir suchen immer noch nach Pflanzen, die alles aushalten können. Also wir haben oder denken, dass wir welche gefunden haben, aber wir werden die anwenden, messen mindestens ein Jahr alle Phasen durch und so weiter. Und erst dann können wir sagen, das sind die Pflanzen, die alles aushalten. Und das ist auch so der Alltag Ihrer Forschung an der TU. Genau, ja. Also Sie haben einfach Versuchsflächen, wo Sie Ihre Kennzahlen, Messwerte machen. Ich meine, neben Lehre und das, was an der Uni jeder macht sozusagen, machen wir sehr viel Forschung. Also wir haben Forschungsprojekte, die vom Ministerium oder über FFG, FWF und so weiter finanziert werden mit verschiedenen Projektpartnern. Und wir haben auch Projekte, die wir alleine machen, ohne Finanzierung. Das habe ich jetzt gestartet sozusagen vor ein paar Monaten, weil das interessiert mich persönlich und diese Fragen, die immer wieder auf uns zukommen, grundsätzlich ökologische Bauweise. Kann man Lehmputz als Außenputz anwenden? Wird er vom Regen ausgewaschen? Wie funktioniert die Begrünung kombiniert mit PV und so weiter? Und dadurch, dass unser Projekt bei FFG leider nicht durchgekommen ist, haben wir gesagt, jetzt bauen wir einfach ohne Finanzierung. Und wir haben von verschiedenen österreichischen Firmen fast alles gratis bekommen. Deswegen möchte ich erwähnen, welche Firmen das sind. Ja, weil sicher, das ist ja ganz wichtig. Mit dem müssen wir, naja, gute Sachen sollen erzählt werden. Ja, und das ist ja nicht wenig Geld, was die gesponsert haben. Und wofür genau haben Sie das Geld bekommen? Also zum Beispiel von 3 Holzfirmen haben wir Holzkonstruktion bekommen. Für ein Haus? Für ein Haus. Wir bauen sozusagen ein Häuschen, komplett ökologisch, Holzkonstruktion, gefüllt mit Stroh. Und auf jeder Seite haben wir 4 oder 6 Prüffelder, wo wir verschiedene Fassaden oder Putzsysteme prüfen. Und am Dach natürlich auch verschiedene Dachbegrünungen, verschiedene Abdichtungssysteme und so weiter. Und das haben wir alles bekommen, sozusagen gratis, von Lehmputz bis zu Holzkonstruktion, Photovoltaik. Und natürlich ist das ganz toll. Wir bedanken uns bei. Bei Firma Longin, Holzfirma, Firma Seca, die uns Konstruktionsholz gesponsert hat, Frischeis, Holzfirma, die uns Platten gesponsert hat, ja. Firma Becker. Von der Firma bekommen wir Photovoltaikmodule, sowohl transparent als auch Standardmodule. Für Fenster und Tür bedanke ich mich bei der Firma Internorm und Firma Velux. Und verschiedenste Lehmputzarten mit Faser, ohne Faser, für innen, außen und so weiter. Bei der Firma Sand und Lehm, das ist die Familie Zöchbauer. Und die Firma Isover sponsert uns Abdichtungssysteme und so weiter, dass das wirklich ein dichtes, klimatisiertes Haus wird. Also innen wird bestimmtes Klima definiert und außen haben wir Sommer, Herbst, Winter, alle Phasen. Und wir messen ganz genau in der Konstruktion, haben wir mindestens pro Querschnitt 4 Sensoren, wo wir ganz genau messen, was passiert. Feuchtetechnisch, wärmetechnisch, U-Werte, Wärmestrom wird gemessen. Die Systeme werden variiert, alles Mögliche. Aber konkret entsteht durch diese Zusammenarbeit und Hilfe mit den Firmen ein Haus. Genau, ja. Am Stadtrand von Wien. Im dritten Bezirk, bei uns oder? Am Institut, gleich neben Institutgebäude, bauen wir so ein Häuschen. Da war ein Stückchen Grund noch frei? Eigentlich. Oder man Details. Auf einem Container. Also wir haben dort mehrere Container, wo wir verschiedene Sachen lagern. Oder auf einem haben wir unsere Wetterstation gleich daneben. Und auf diesen zwei Container bauen wir ein Häuschen. Also wir wollten, dass das ein bisschen höher steht, damit wir sozusagen genug Licht haben, Windverhältnisse messen können, Strahlung und so weiter, dass keine Umgebungsverschattung da ist, dass wir wirklich forschen können. Und das ist dann vollgestopft mit Messgeräten? Genau, ja. Keiner Küche und es wird niemand drinnen wohnen? Nein, nur Computer unsere Messsensoren. Und die Energie oder Strom, das wir bekommen von der Photovoltaik, werden wir direkt dort nutzen. Weil wir müssen innen klimatisieren, ganz bestimmtes Klima haben, um sozusagen genau zu wissen, was kommt durch die Konstruktion durch, was passiert drinnen, wann habe ich Probleme feuchtetechnisch, auch zum Beispiel Lehmputz, das ich erwähnt habe. Wir machen verschiedene Versionen vom Lehmputz. Mischen mit Naturfaser, wieder verschiedene Faser, mit Kalk außen und so weiter. Und wir wollen sozusagen einen Lehmputz für Außenanwendung entwickeln. Wenn Sie das machen, das ist ja ökologisch. Genau, ja. Könnte man so ein Haus auch nicht ökologisch bauen, dass man sagt, mir sind jetzt die Transportwege egal, mir ist jetzt auch egal, ob was auch immer da außen raufkommt. Hauptsache, es passt für meinen Wunsch, eine begrünte Fassade zu haben? Oder ist das immer in der Kombination, dass man sagt, na, dann mache ich es doch gleich ökologisch? Genau, ökologisch, weil das sozusagen mein Gebiet ist und weil wir ökologische Putzsysteme untersuchen wollen, Abdichtungssysteme, und das ergibt sie dadurch. Also natürlich könnten wir auch irgendeine Konstruktion nehmen und Begrünung messen. Weil U-Wert-mäßig ist egal. Ja. Also ich habe U-Wert meiner Konstruktion, egal ob die ökologisch oder nicht ist. Und dann schaue, was zusätzlich sozusagen dazu kommt. Und wie viel wird U-Wert verbessert, wo liegt Optimum und so weiter. Aber dadurch, dass wir sozusagen verschiedene ökologische Systeme prüfen, dann hat sich das ergeben, dass die ganze Konstruktion ökologisch ist. Aber warum machen Sie das ökologisch? Warum bringen Sie diesen Zusatzfaktor da ins Spiel? Naja, weil das sozusagen meine Meinung ist und nicht nur meine Meinung, sondern weltweit wird in die Richtung geforscht, weil wir müssen einfach schauen, wie wir möglichst weniger Energie und Umwelt ausnutzen für die Generationen, die nach uns kommen, damit wir sozusagen nicht jetzt alles ausrauben und dann kommen die Generationen und haben gar nichts mehr, weil wir wissen, das ist alles nicht ewig, auch Öl und geht irgendwann bald aus und Klimaverschmutzung und so weiter, das ist ja ein Riesenthema weltweit, und das wollen wir sozusagen positiv beeinflussen und zeigen, dass das eigentlich nicht sein muss, dass man... Ist ja auch logisch, weil wenn ich schon eine grüne Fassade mache, das ist ja ökologisch. Also dann könnte ich ja gleich wieder irgendwas ranpappen mit anderen... Aber man kann auf jedem Haus aufbringen. Das ist, anstatt EPS-Fassade kann man eine grüne Fassade aufbringen. Na, ich frage deswegen so nach diesem ökologischen Hintergrund. Ich habe gerade einen Podcast gehört von Omega Tau über Tierfütterung. Und das ist schon sehr interessant. Also würde man jetzt, also sage ich mal, üblicherweise nicht anhören oder hören. Im Detail sprechen die beiden Gesprächspartner über die Fütterung von Schweinen, Hühnern, Puten und wirklich auch in dieser Detail und Tiefe, Detailtreue und Tiefe, dass man versteht, warum jetzt eine Art von Futter verwendet wird in den verschiedenen Phasen des Größerwerden des Schweines, und man versteht dann auch, warum es eine Industrie ist, also warum Schweine praktisch industriell erzeugt werden. Und da geht es einfach auch darum, dass es im deutschen Grundgesetz ist, dass das Essen billig sein soll. Und deswegen gibt es auch die vielen Förderungen für Landwirtschaft, damit eben das Futter für Schweine eben auch billig vom Landwirt erworben werden kann, also unterstützt. Also da ist mir das erste Mal klar geworden, warum es eigentlich diese hohen landwirtschaftlichen Unterstützungen gibt, weil man eben politisch will, dass Menschen billiges Essen haben. Und jetzt dieser ökologische Faktor heißt sofort, dass man eben auch billiger, ja. Dass es noch teuer ist und dass es eben dieser Wunsch oder dieser politische Wunsch nach billigem Essen nicht mehr erfüllt werden kann. Und wenn man das aufgibt, dann hat man natürlich Möglichkeiten, dass man das Ganze ökologisch macht. Das Schwein eben nicht auf einer optimierten Kurve größer wird, sondern auf einer natürlichen, ganz ja, genau. Ja. Aber man muss dafür etwas aufgeben, nämlich das billige Essen. Und genau, ja. Die Frage ist jetzt praktisch, was würde man aufgeben, wenn man, wenn man grüne Fassaden macht? Wahrscheinlich das billige Wohnen. Naja, muss nicht sein. Also die Fassadensysteme, wie ich schon am Anfang gesagt habe, werden billiger. Also ja. Die müssen einfach billiger sein. Und die kann man noch optimieren. Ja. Das heißt, billiges Wohnen würde ich nicht nennen, weil wenn ich jetzt im Sommer Klimaanlage einbauen muss oder irgendwie kühlen muss, das ja. kostet auch einiges. Ja. Man sieht das nicht. Genau. Und warum? Anstatt das mache ich was anderes. Mhm. Das heißt, das rentiert sich ja, wieder. Ja. Ja. Ist es auch bei also man muss nur breiter schauen. Ja, also ja, was bewirkt das? Und man ja. spart auf anderen Seite. Also das. Es ist ja auch bei der Mobilität das Gleiche. Wenn man alle Kosten vom Auto zusammenzählt, ist das relativ teuer. Und es ist eben nicht die billige Mobilität, wenn man das breiter sieht. Wenn man es schmal sieht, ist wahrscheinlich… Ja, das ist eigentlich das Problem, dass alle nur schmal schauen und nur eine Sache betrachten. Mhm. Aber grüne Fassade ist etwas, wo man wirklich in verschiedenste Richtungen schauen muss. Und bei den Schweinen ist es wahrscheinlich ähnlich. Wenn ich nur auf das Verdauungssystem schaue, welche Aminosäuren müssen zu welchem Zeitpunkt zugeführt werden, damit möglichst wenig Ammoniak entsteht, damit es draußen nicht stinkt? Ja, aber das hat wieder wenig mit Natur zu tun. Genau, ja. Na, das ist schon sehr interessant. Ja. Ich empfehle diese Folge ausdrücklich von Omega Tau, von den Kollegen, die da wirklich sehr, also wenn man sagt immer, damit ich als Konsument einkaufen kann, brauche ich eigentlich Bildung, ich muss mich auskennen, wie sind die Zusammenhänge. Und das ist genau eben so etwas, wo die Zusammenhänge im Detail erklärt werden. So gut möchte man sich im Schweinedarm gar nicht auskennen. Ja, genau. Wie man es dann. Aber das war echt Sie interessant. Ich zeigen, wo ich das. Oder ich werde das verlinken, weil das wirklich so eine für mich sehr eine erhellende Geschichte war. Und es, man sagt immer schnell, ja, aber da geht es nur um Profit oder das ist industriell. Es hat gute Gründe, dass etwas industriell ist und dass genau, man optimiert, an welchen Rädern dreht man. Und ja, aber man muss immer schauen, wie weit man gehen darf. Ja. Weil sonst spannend. Ist alles künstlich irgendwie am Ende. Ja. Was ich sehr gerne, es gibt einige Blogs, die heißen Tiny Houses, wo es um kleine Häuser geht. Und da geht es ausdrücklich darum, einerseits, wenn jemand ein Haus neu baut, möglichst klein zu bauen. Und andererseits werden dann auch so Häuser in der Landschaft, wo dann wirklich ein winziges Haus irgendwo steht, fotografiert und vorgestellt. Und da sind eigentlich die meisten oder viele von denen, wirklich mit grünen Dächern, also jetzt typisches Bild aus Island, wo dann wirklich das Gras wächst am Dach. Genau, ja. Und ich meine, grüne Dächer gibt es eine ganze Menge auch bei uns. Ja. Und das ist etwas, was ziemlich gut erforscht wurde. Also da hat man schon nachweisen können, dass die Temperatur sozusagen viel niedriger ist in dem Raum da unten im Sommer, dass man bessere U-Werte bekommt, dass die Abdichtung geschützt wird, weil da keine großen Temperaturdifferenzen sind und so weiter. Das heißt, auch Konstruktion lebt länger mit einem grünen Dach. Und Fassade ist doch neu und deswegen dauert das einfach zeitlang, bis man sozusagen so weit kommt. Und man muss noch diese Einstellungen, Optimierungen durchmachen, um genau sagen zu können, so wie beim Gründach, weil da kennt man sich ziemlich gut aus. Man weiß, welche Temperatur habe ich an meiner Abdichtung. Aha. Wenn ich Metalldach habe oder einfach nur Beton oben und Abdichtung oder wenn ich Gründach habe, das weiß man schon alles. Und die Konstruktion ist richtig geschützt und so weiter. Im Sommer, im Winter, unten hat man besseres Klima und sowas fehlt noch an der Fassade. Also das gibt es noch einzelne Objekte, weil sie haben gesagt, sie kennen nur ein Haus hier in der Nähe. Ja. Also man muss einfach noch mehr bauen, noch mehr forschen und genau sagen, das bringt mir und Amortisationszeit ist so und so viel und so weiter, dann wird, glaube ich, das auch richtig angewendet. Und Sie haben ja gesagt, warum das eben schon so lange, warum das eben erst so spät eigentlich jetzt ist, weil eben dieser ökologische Druck, dass man eben das haben möchte oder auch muss, weil Klimawandel ja ein Thema ist, genau, erst jetzt eigentlich richtig angeht. Ja, ich meine, man schaut jetzt auch aufs Detail, mein System, also ich habe immer ein Begrünungssystem, was ist alles drinnen, gibt es unökologische Teile, wie schaut Befeuchtung aus und so weiter. Also da kann man natürlich auch noch Forschung leisten, aber es ist sozusagen das, was jetzt vorhanden ist, wenn die Preise ein bisschen nach unten gehen, ist sozusagen fast optimal. Also für Energieeffizienz und Klima und so weiter. Man kann natürlich immer noch weitergehen und besser machen. Gibt es da Gegenden, in denen das schon sehr gut funktioniert? Jetzt andere Länder, andere Städte? Ja, zum Beispiel in Singapur bauen die jetzt fast nur Fassaden und Dachbegrünungen in der Stadt, weil dort wohnen extrem viele Menschen auf einem kleinen Platz sozusagen. Um das Klima zu verbessern, also das haben die auch in Richtlinien und so weiter, in Gesetzen drinnen, die machen fast nur grüne Fassaden und Dächer. Mhm. Also, und das funktioniert ohne Probleme. Mhm. Aber wie Sie sagen, es muss einfach auch gewartet werden. Da muss es dann wen geben, der dann wirklich den Rasen mäht. Man muss nicht so oft machen, wenn man passende Pflanzen findet, ja. Ja, und das ist wahrscheinlich in Singapur auch wiederum leichter, weil Arbeitskräfte leichter verfügbar sind. Genau, ja. Und bei uns der Hausmeister eben eh schon eine Seltenheit ist in einer Stadt. Stimmt, aber wir haben alle zumindest eine Firma, die einmal in der Woche das Haus reinigt, dann kann sie einfach raufschauen und vielleicht einmal im Jahr ein bisschen was abschneiden. Mhm. Und der Regen wird ja wahrscheinlich auch gut genutzt werden. Regen wird Regenwasser, genau, Regenwasser sammeln und verwenden. Ja, das wird gemacht bei diesen vier Systemen, die wir hier in Österreich haben, wird das schon gemacht. Ja. Diese vier Systeme, wie schauen die noch einmal aus? Also zum Beispiel eines davon ist das, was am MA48 Haus ist. Das sind diese Tröge. Also das heißt, das haben wir Tröge, drinnen ist Substrat, Erde, Faser, Erde, genau, und Pflanzen. Und Pflanzen kann man sich aussuchen. Also die Firma bietet verschiedenste Arten und da kann man dorthin kommen, das ist Techmetall-Firma, und da kann man auch Pflanzen aussuchen. Also das ist sozusagen ein System. Es gibt diese 90-Degree-Systeme, wo man ein System einfach nur aufbringen muss, weil alles schon drinnen integriert ist. So wie hinterlüftete Fassade, das heißt, in bestimmten Abstand wird das montiert an der Fassade und da ist Befeuchtungssystem schon integriert, Sensorik, alles, das bringt man auf und da hat man grüne Fassade. Geht ziemlich schnell. Wie wachsen da die Pflanzen? Wie halten Sie die? Also da ist Substrat sozusagen in einem Bereich, also da ist eine Wolleplatte, ein Faser drinnen und Substrat und da bekommen die Pflanzen alles, was die brauchen sozusagen. Mhm. Okay. Und es gibt noch Optikgrün und noch eine, jetzt fällt mir nicht Name ein, von der vierten Firma. Das sind auch ähnliche Systeme, also nicht so optimiert, aber Systeme, die man sozusagen sich kauft und montiert. Geht genauso schnell wie Polystyrolfassade. Und es sind unterschiedliche praktisch Arten, wie man, Substrat wird man ja wahrscheinlich immer brauchen, wenn es nicht gerade so Epiphyten sind, die gar keine Erde brauchen. Ja, muss man nicht nachfüllen. Aha. Also, Und Substrat und Wasser ist das Wesentliche. Genau. Und im Wasser Nährstoffe. Nährstoffe. Aha. damit muss man nicht Substrat oder Erde austauschen oder sonstiges machen. Das heißt, Pflanzen bekommen das, was die brauchen. Ich denke gerade noch an die, bei meiner Sendung gemacht über Epiphyten, die praktisch an den Telegrafenleitungen hängen und keine Erde brauchen. Da gibt es eine ganze Pflanzengruppe, ich glaube, die Ananas gehört auch dazu, die Bromeliengewächse, die einfach nicht einmal ein Substrat brauchen. Wer weiß, vielleicht gibt es da auch noch was. Bei Kaffeeplantagen sieht man das auch immer wieder, dass eben das auch gut ist für das Ökosystem, wenn diese Epiphyten da wachsen. Ja, ja. Oder Kletterpflanzen. Also ja. Das ist etwas, die dann unten sind. Genau, ja, ja. Die sind unten ganz billig, 10 Euro pro Quadratmeter, viel billiger als EPS. Die bringen aber nicht so viel wie diese Systeme. Also jetzt energetisch und so weiter, aber je nachdem, wie dicht die Blätter sind und wie ausgewachsen das ist, das wird immer besser mit der Zeit. Mhm. Dauert natürlich erste 3 Jahre, bis die richtig ausgewachsen sind, aber das ist sozusagen die billigste Variante. Und wie ist die vom Faktor her? Ist das jetzt die halb so gut oder ein Zehntel so gut wie ein modernes System? Oder naja, ist die Frage, was man will, der U-Wert? 20% aha. Okay. Von dem guten System. Verstehe. Ungefähr. Aber das ist, wie schon gesagt, ja, ja. Das ändert sich jedes Jahr und jede Stunde, weil das lebende Fassade ist sozusagen. Ja, ja. Also der Wärmewert ist es, wie viel Wärme geht verloren oder wird behalten. Es geht ums Mikroklima in der Wohnung dann. Das ist das zweite. Feuchtigkeit ist dabei ein Thema. Ja. Und Schallschutz. Schallschutz, sommerliche Überwärmung. Ja. Das heißt, die Fassade, meine Konstruktion, mein ganzes Haus wird geschützt und wärmt sich nicht auf, sodass man im Raum angenehmes Klima im Sommer haben kann. Mhm. Außer man hält Fenster offen, wenn draußen 40 Grad ist, ja, dann ja. kommt die Hitze natürlich rein. Aber wenn man so macht, verschattet und die Konstruktion bleibt sozusagen im erträglichen Bereich, dann hat man ganz angenehmes Klima und kommt man sicher ohne Klimaanlage, ja, ohne eben. Irgendeine Kühlung. Ja. Und die kostet wirklich Festgeld. Genau, und das sieht man irgendwie nicht, weil viele kaufen sich im Sommer, sind die Geräte ganz billig, gehen zum Mediamarkt, kaufen diese Geräte. Ist so, ja, leider, ja. Und die verbrauchen Strom erstens, das sieht man auch nicht. Und die Geräte kosten auch einiges. Ich habe noch einmal gehört, bei den Klimaanlagen, warum die so viel Strom brauchen, ist, da ist Feuchtigkeit ein Thema. Genau, die müssen entfeuchten noch dazu. Und das ist physikalisch extrem energieaufwendig. Ja, ja. Das ist auch interessant. Dass es nicht einmal so sehr die Temperaturänderung ist, sondern die Temperatur ist nämlich einfach. Feuchte ist sozusagen die schwierige Sache. Und die hat man eben automatisch, wenn man etwas kühler macht. Genau, ja. Dieses Problem hat man, ja. Naja, und Südbahnhof jetzt bei uns, Glasfassaden, wie Sie auch gesagt haben, das ist das genaue Gegenteil von allem. Ja, leider. Muss man wirklich sagen, leider? Oder gibt es da irgendeinen Vorteil, wo man sagt, na, dafür haben die aber jetzt große Vorteile, zumindest im Winter von, keine Ahnung, oder von Oktober bis April. Ich meine, die haben da Pufferraum, weil die haben sozusagen 2-Scheiben-System. Ja. Die richtige Konstruktion, die U-Werte und so weiter alles einhalten muss, ist innen. Und dann hat man sozusagen einen Hinterlüftungsspalt und außen noch eine Scheibe, die von Wind schützt und so weiter. Und dieser Zwischenspalt erwärmt sich im Winter durch Sonneneinstrahlung und man kann die Wärme sozusagen innen nutzen, nach innen führen und so weiter. Und im Sommer muss man sozusagen alles zumachen und in diesen Spalt hinterlüften, damit die Hitze sozusagen nicht reinkommt. Aber natürlich mit Begrünung kann man das noch besser machen. Theoretisch hängt davon ab, wie groß dieser Spalt ist. Also jetzt habe ich mich mit Südbahnhof nicht beschäftigt. Ja, ja. Man könnte auch in diesen Spalt halber Meter auch sozusagen Pflanzen einbauen. Also die müssen natürlich Öffnungen haben, damit sie genug Luft bekommen. Aber man kann dort auch wahrscheinlich was machen, wenn man will. Aber da ist wieder dieser Kampf ums Licht, weil jetzt gibt es jede Menge Licht in diesen Büros. Genau, man kann das auch schön machen, dass man nur dort, wo Träger sind sozusagen, oder Kletterpflanzen lässt oder irgendwas, man kann das ästhetisch auch schön machen, denke ich mir. Und was würden Sie die dann ersparen, noch einmal, wenn Sie das machen würden? Also ein bisschen bessere Luft. Mhm. Also das heißt Staubbindung und so weiter. Also das wird verbessert in die Richtung. Und je nachdem, wie viel Pflanzen man da reinbringt, auch bessere Luft. Mhm. Aber wenn man sozusagen nur dort, wo Träger sind, ganz minimal was aufbringt, dann sind die Auswirkungen dann minimal. Also auch, dass man hier wirklich die Pflanzen nützt als Atmosphärengestalter, weil der Inhalt einfach Sauerstoff. Ja, oder innen. Es gibt auch Begrünungssysteme für innen, die man im Raum an der Wand aufbringen kann. Das wird in Schulen teilweise gemacht, aber noch nicht so richtig viel bei uns in Österreich, aber in anderen Ländern. Und da gab es auch Untersuchungen, die sozusagen rausgebracht haben, dass sich Kinder besser konzentrieren können, besser lernen können, fühlen sich einfach besser, weil die schauen ins Grüne. Und ja, aber als Bauphysikerin kann ich dazu nicht viel sagen. Ich habe das natürlich gehört und gelesen. Ja. Ich meine, wenn ich laufen gehe, dann rüber in den Botanischen Garten, das sind 500 Meter bei uns. Es ist verblüffend, wie stark der Wandel im Klima ist, den man bemerkt. Es ist kühler, frischer, angenehmer. Alle Faktoren, die mein Wohlbefinden beeinflussen, sind plötzlich auf positiv. Also wenn Sie sagen, dann eben Kinder können sich besser konzentrieren, das würde ich also ohne Messgerät sofort unterschreiben. Es ist unglaublich. Genau, und deswegen, weil Sie gefragt haben, was bringt das? Ja. Es bringt einfach besseres Klima. Ja. Ja. Und wir wissen auch, also Augenärzten bestätigen das auch, dass man sozusagen ab und zu ins Grüne schauen muss, damit man dass sich Augen erholen können und so weiter. Also dass das auf jeden Fall positiv ist. Das wäre natürlich interessant, ob es da schon Studien gibt mit Schulkindern, die in verschiedenen Umgebungen sind und wo auch wirklich Pflanzen ein Thema sind. Genau, da haben wir einiges gesammelt für unser Projekt. Also ich kann Ihnen ein paar E-Mails schicken. Ja, es gibt Untersuchungen. Da können wir dann verlinken auf unserer Seite. Ja, ja. Sehr gut. Also das sind auch Publikationen von der Medizin oder Soziologie oder irgendwie die Richtungen. Ich meine, also führt jetzt weiter, aber die wenn ich so Büros sehe, die sich Menschen eingerichtet haben, die sind oft sehr angenehm. Also wie sie wirken, weil ich komme mit diesen Radiosendungen relativ viel in verschiedene Büros. Ja. Und die neu gebauten Büros, die jetzt zum Beispiel Universität irgendwo errichtet, einen neuen Campus. Genau, am Prater. Zum Beispiel. Ja. Oder auch irgendein Institut oder hat ein neues Gebäude. Oder die Stadt Wien, hat einen neuen Bürokomplex, wo einfach alle dann froh sind, jetzt haben sie wieder Raum und Platz. Nur, ich finde diese neu gebauten Büros sehr unangenehm. Es ist, ich weiß nicht, ob man das mit dem Wort gemütlich, wird man es nicht genau treffen, aber Weil fast nichts drinnen ist. Es ist fast nichts drinnen, es sind typische Büromöbel, es sind die Wände einfach weiß, glatt und perfekt. Ja, ja. Und ich weiß nicht, wie gut ich dort arbeiten würde. Ich würde nicht gut arbeiten. Ja, ja, man fühlt sich auch nicht gut, aber man arbeitet ein Roboter. Ja, schon. Ja, ja. Aber das ist halt einfach wahrscheinlich die Kosten, ja, wenn's. Ich meine, bei uns am Institut, wir haben auch extrem trockenes Klima im Winter. Wir messen relative Feuchte, die geht manchmal auf 30% oder 20%. Das ist ja extrem niedrig und eigentlich gesundheitsschädigend. Schleimhäute freuen sich da nicht. Genau, und deswegen versuchen wir alle von zu Hause irgendwelche Pflanzen zu bringen, weil im Altbau kann man jetzt, also wir wollen selber keine Klimatisierung haben oder sonstiges, aber Pflanzen beeinflussen das positiv. Mhm. Also es müssen nicht Systeme sein, sondern nur passende Pflanzen. Ja. Wissen Sie da was drüber? Die negativen Ionen in der Luft sollen angeblich auch sehr gesund sein. In der Nähe von Wasserfällen ist das so. Ich weiß nicht, ob das esoterischer Humbug ist oder wirklich auch messbar. Wissen wir nichts drüber im Moment. Jedenfalls, wir können das nicht messen in der Bauphysik. Ja, Na gut. Dann hätten wir noch, also wo fahren wir hin, wenn wir sowas sehen wollen? Einen schönen, guten, interessanten, auch für Sie interessanten, vertikalen, eine Fassade, mit, die begrünt ist? Wo würden ich meine, wir haben in einem Projekt mit BOKU und 16 österreichischen Firmen sozusagen als Beispiel in Groschenau, weiß nicht, ob Sie dort waren. Ich weiß, dass es das gibt. Sonnenplatz, ja. Groschenau, genau. Okay. An einer Fassade haben wir diese österreichische verschiedene Systeme aufgebracht. Dort sind 6 verschiedene Systeme, unter anderem auch Kletterpflanzen und PV-Module. Also die, okay. Und dort kann man das ganz schön sehen. Also das ist jetzt Ausstellungsfläche. Also man kann die Funktionsfähigkeit nicht sehen oder abstehende U-Werte und so weiter. Aber wie schauen die Systeme aus? Wie angenehm das ist, das kann man dort ganz schön sehen. Großschönau. Großschönau, genau. Wie weit weg von hier? 2 Stunden. Okay. Also wir machen oft Exkursionen mit Studenten und so weiter, fahren mit dem Bus 2 Stunden, mit dem Auto geht schneller, ja. Okay. Da werden wir hin verlinken am besten zu diesem, ja. Ja, genau, mache ich. Wir haben auch, das Projekt heißt Grün Aktiv Haus. Ja. Und wir haben auch eine eigene Homepage. Und da kann man auch Bilder sehen und so weiter. Gut. Okay, das schicke ich auch. Ja. Was werden Sie dann jetzt als nächstes machen? Sie haben jetzt dieses Haus mit den, der Hilfe der Firmen, das werden Sie bauen und dann wird es jede Menge zu tun geben. Genau, also wir haben jede Menge zu tun. Ja. Also da entstehen auch mehrere Dissertationen. Ich habe schon gesagt, wo U-Wert optimiert wird. Ja. Eine andere Dissertation, wo Pflanzen oder dieser Pufferraum optimiert wird. Mhm. Die Dame sucht nach Pflanzen, die alles aushalten, also Winter und Sommer und hinter PV-Modul. Und da geht Optimierung auch Lehmputze optimieren, wie in einer dritten Dissertation mit verschiedenen Faserzusätzen, aber alles rein ökologisch. Mhm. Und da gibt es Arbeit ohne Ende. Meine Kakteen lieben übrigens genau diesen Zwischenraum zwischen den beiden Fenstern, weil... Ja, ja, die schauen auch sehr gut aus. Ja, im Winter, heuer haben sie ein karges Jahr gehabt, da habe ich sie wenig gegossen, weil ich mir denke, alle paar Jahre soll sie mir auch wirklich ein bisschen Trockenheit spüren. Aber vor allem sie blühen dann im nächsten Jahr, weil es im Winter wirklich so kühl wird, dass sie diese Winterpause haben und erst mit dieser Winterpause blühen sie dann. Alle also, oder sind die auch unterschiedlich? Die sind auch unterschiedlich, aber grundsätzlich, wenn man es nur im Warmen hat, dann blühen sie nicht wirklich. Ja. Und, ich meine, Vorteil ist hier, dass hier alte Fenster sind. Das ja, ist, ja. Da ist Lüftung automatisch absolut eingebaut. Richtig, genau. Ja, im Neubau ist das unmöglich, weil da stimmt, würden die gar keine Luft bekommen. Es riecht auch immer gut, wenn ich sie dann im Sommer gieße, dann wird es gleich kühler und es riecht dann auch gut im Zimmer. Interessant ist, dass ich habe so Tigerrachen heißen, die sind Sukkulenten, also nicht richtige Kakteen, sondern eher mehr so diese Zwischen, die sind aus Südafrika und die blühen, wenn in Südafrika Sommer ist. Und ich möchte wissen, und das ist bei uns im Winter, und ich möchte wissen, warum die wissen, dass dort Sommer ist. Die sind, da, genau. Die sind hier in Wien zur Welt gekommen, aus Samen. Die können das ist nicht, aber interessant. Ja, die können das nicht wissen. Ja. Ah, da muss ich meine Kolleginnen von BOKU fragen. Ja, es ist ein großes Rätsel. Ja. Nice, aber sehr interessant. Ich finde auch. Und wir erleben jetzt ein bisschen eben mehr diese Jahreszeiten, diese Änderungen, weil wir Bienen eben haben und die eben Bauphysik, hochinteressant, dann jetzt im Oktober zu einer Traube zusammengehen, damit sie einfach physikalisch diese Kälte besser in den Griff kriegen und die Wärme genau, in sich ja, behalten. Und die expandieren im Sommer und ziehen sich dann im September, Oktober wieder in ihrem Stock, in ihrer zusammen. Ja, ja, die Natur funktioniert einfach. Perfekt, die genau. Hat auch immer schon funktioniert. Nur die Menschen versuchen alles zu verändern. Ja, ja. Und dieses Zusammenziehen war ja auch früher, glaube ich, noch auch in den Häusern oder Bauernhäusern, wo dann einfach ein Raum geheizt wurde. Genau, mit irgendwie vielleicht einem Durchzug ins Schlafzimmer, aber da hat man sich dann beschränkt auf einen Raum mehr wieder. Das wird in China noch gemacht, teilweise in Japan auch. Also wir haben ein Forschungsprojekt international gehabt, wo Forscher aus der ganzen Welt dabei waren und am Anfang haben wir sozusagen Passivhäuser aus Österreich präsentiert und wie viel wir Energie verbrauchen, Heizwärmebedarf unter 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Da haben die uns so angeschaut. Naja, und was ist das Tolle dabei? Mhm. Wir brauchen in keinem Haus 15. Da waren wir auch irgendwie verunsichert, bis die dann drauf, oder die haben uns erzählt, die heizen nur einen Raum oder unter dem Tisch irgendwie beim Essen wird geheizt und mehr nicht. Mhm. Und natürlich, wir brauchen die ganz wenig. Also die haben nur Passivhäuser, haben die gesagt. Mhm. Sehr. Ja, diese ganzen Heizungsarten, die ja wirklich, genau, ja, also Luft heiß machen ist die eine Sache und die Gegenstände heiß machen ist die andere Sache. Ja, jetzt geht Richtung Bauteilaktivierung, also Heizung, Kühlung, alles in der Decke eingebaut oder teilweise in der Wand. Mhm. Also das machen wir auch am Institut. Bauteil, dass die einzelnen Bauteile das… Genau, das, ja, nach Bedarf. Fußbodenheizung gibt es eh schon auch, länger, ja, wahrscheinlich. Ja. Na, meistens wird in der Decke, weil hier haben wir sozusagen Estrich und Trittschalldämmung und so weiter. Das heißt, die Wärme kann man nicht direkt nutzen. Deswegen wird das in der Decke, dass nach unten sozusagen die Wärme oder Kälte abgestrahlt wird. Und da geht es um dann Strahlung und nicht um die heiße Luft selbst. Da geht es um die Wärmestrahlung. Genau, und die Luft wird auch erwärmt. Mhm. Die oder gekühlt im Sommer. Genau, aber die warme Luft ist oben bleibt, weil sie aufsteigt, aber… Na, die zirkuliert, die zirkuliert. Ah, in diese Richtung geht das. Das finde ich auch immer sehr interessant, wohin die einzelnen Gebiete sich hinentwickeln. In der Biologie, in der Verhaltensforschung, zum Beispiel im Zoo, da geht es jetzt darum, dass man nicht die Tiere als Gesamtes sieht, sondern wirklich auch individuell die einzelnen, also so eine, keine Ahnung, Pinguin-Gruppe besteht aus einzelnen unterschiedlichen Persönlichkeiten. Das gibt es bei Tieren genauso. Mhm. Und wenn es darum geht, Verhalten, wie können Tiere ihr Verhalten zeigen, ihr artgerechtes, nimmt man mittlerweile auf diese Unterschiede auch schon Rücksicht. Und dort entwickelt sich dieses Gebiet weiter. Ja, das und wie erkennt man die unterschiedlichen Gruppen? Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Also man muss ihnen zum Beispiel, man versteckt ihnen da das Futter, und schaut, wie sie dieses Problem lösen, weil die Tiere im Tiergarten haben keine Probleme mehr. Jetzt schafft man ihnen Probleme. Genau. Da die brauchen Beschäftigung. Ja, und da gibt es dann wirklich unterschiedliche unterschiedliche Individuen, die diesem Problem unterschiedlich begegnen. Und und in diese Richtung wird gerade weitergemacht. Ja, yeah, es gibt so viele interessante Themen. Ja, ja. Also man könnte Tag und Nacht zuhören. Ja, ja. Ich habe mir auch vorgenommen, wenn ich irgendwann mal in Pension gehe, dann werde ich einfach Vorträge, Vorlesungen von Med-Uni, was anderes, Jura und so weiter, alles, was mich interessiert, werde ich einfach hingehen und zuhören. Ja. Weil es gibt so vieles, was mich interessiert, aber jetzt kommt man nicht dazu, weil wir haben viel zu tun. Ich bin in eine Vorlesung über römisches Recht hineingestolpert im Audimax an der Uni Wien von einem begnadeten Professor, zufällig. Ja. Ja. Aber der hat erklärt, woher das alles kommt und die Zusammenhänge, großartig. Genau, ja, das finde ich toll. Ne? Das habe ich mir vorgenommen, wenn ich das erlebe. Und eben Podcasts, Omega Tau, heute in dieser physikalischen Serie als Tipp. Die fahren da immer ganz spezielle Themen an. Das ist echt interessant. Genau, das muss ich hören. Ja. Gut. Okay. Asra Kojenic, ja, vielen Dank. Richtig, ja. Ich hoffe, ich komme in ein paar Jahren wieder und dann kann ich erzählen über viele Häuser, die in Wien begrünt. Das würde ich mir sehr wünschen, weil einmal reden ist gut, aber zweimal reden ist sehr viel besser. Genau, und dann habe ich noch Ergebnisse von meinem Projekt und so weiter. Da kann ich noch länger reden. Frau Kojenic, vielen Dank für Ihren Besuch und das war die physikalische Serie. Danke Ihnen auch. Dankeschön. Danke.